Die Haushaltung Gottes, Band 1. Nachtrag. Siehe, ich will sie dir alle beim Namen H1 L V1 T S A S nennen. Klammer auf, Kapitel 3, 12. Klammer zu. 27. Mai 1847. Was diese vom Anfange an bis hierher noch nicht verstandenen 10 Buchstaben betrifft, so liegt fürs Erste das Heil der Sonne und des Mondes nicht daran, und die Sterne gehen auch ihren Weg fort, ohne sich durch das Unverständnis dieser 10 Buchstaben beirren zu lassen. Jeder von euch aber weiß, dass fürs ewige Leben nur eines Not tut. Wer auf das sieht und danach trachtet, hat für seinen Geist den besten Teil erwählt. Alles andere kommt zur rechten Zeit als eine freie Zugabe hinzu. Und so hätte auch ein jeder von euch dies kleine Geheimnis schon lange enthüllt haben können, so er sich darum ernstlich und volltraulich in seinem Herzen an mich gewandt hätte. Stattdessen aber habt ihr wohl öfter schon nachgegrübelt mit eurem Verstande bei weitem mehr als mit dem Herzen. Und daher rührt es dann aber auch, dass ihr dies leichte Geheimnis noch nicht verstehet. Und das darum, weil dergleichen Dinge für den Verstand nicht gegeben sind, sondern lediglich nur für das Herz und für den Geist. Auf das aber euer noch stark unverständiges Herz in rein geistigen Dingen nicht noch länger den leidigen Verstand als Auskundschafter in das geistige Geheimnisrevier aussenden soll, wie einen blinden Jäger, der ihm noch nie irgendein fettes Wild heimgebracht hat, sondern allzeit nur ein halb vermodertes Aas. So will ich euch gleichwohl die unter diesen 10 Buchstaben bezeichneten symbolischen Freunde näher bekannt geben. Und so höret es und fasset es wohl. H1 bezeichnet die Hölle als fleischliches Angehör der Seele. Die Zahl 1 bedeutet die Hoffart, Herrschsucht und den Hochmut eben der Hölle in jedem Menschen und somit auch in euch. Die Hölle ist aber jedes irdischen Menschen innigster Freund, indem sie ihm alles verschafft, was seiner Natur schmeichelt und dieselbe mit allerlei fleischlich behaglichen Reizen erfüllt. Will ich nun einen Menschen in mein Reich aufnehmen und ihn erziehen zum ewigen Leben, so muss ich auch seine Freundschaft aufnehmen, von der sich der Mensch, solange er auf der Erde lebt, nie völlig zu trennen imstande ist. Darum muss auch die Sünde als Angehör dieses Freundes vor meinen Augen als völlig getilgt erscheinen, ohne welche Erscheinlichkeit eine weitere Erziehung eures Geistes nicht denkbar ist und sein kann. Mit anderen Worten gesagt, so ich euch erhalten will, muss ich auch um eure Haushölle meine heiligen Vaterhände schlingen und so euch samt eurer noch bis jetzt sehr intimen Freunden in meinen Schoß erheben. Da habt ihr nun den ersten Buchstaben, dessen Enthüllung ich euch bisher verschwiegen habe, und das aus wohlweisen Gründen. Das darauf folgende L bezeichnet alle möglichen Leidenschaften, die eben aus H hervorgehen. Dass die Leidenschaften auch Freunde des Menschen sind seiner fleischlichen Natur nach und alle von mir ergriffen, erhoben in Edles verkehrt werden müssen, wenn des Menschen Geist genesen soll zum ewigen Leben, das wird sich etwa doch wohl allerklarst von selbst verstehen. V1 bedeutet die Vernunft, gepaart mit dem Verstande, wie ihn die Welt oder die Hölle dem äußeren Naturmenschen gibt. Dass dieses weltbeherrschende Ehepaar nebst der Hölle in jegliches Menschen größter Gunst steht, braucht kaum näher erwähnt zu werden, denn alles lässt der Mensch eher fahren als diese seine besten und intimsten Hausfreunde. Ist ein Mensch manchmal auch mit seiner anderen inneren Weltfreundschaft eben nicht am zufriedensten, so hat er aber doch gegen diese zwei fast nie oder nur höchst selten etwas Kleinliches einzuwenden. Will ich aber den Menschen zu mir erheben, so bleibt nichts anderes übrig, als auch diesen seinen intimsten Hausfreunden vollste Amnestie zu geben. Ich meine, das dürfte euch wohl sehr einleuchtend sein, indem auch ihr noch sehr große Stücke auf diese eure alten Hausfreunde haltet, obschon ihr nebstbei wohl einsehet, wie weit man mit ihnen im Lande des Geistes zu kommen imstande ist. Das T bezeichnet das mit dem Verstande gleich emporkeimernde Talent, durch welches der Mensch zu allerlei Glanzstufen gelangen kann, auf denen das S, Klammer auf, Selbstsucht, Klammer zu, vorzugsweise zu Hause ist. Und mit diesem das zweite S als Schadenfreude, lauter Hausfreunde des Menschen von der Welt, die ich auch mit aufnehmen muss, wenn ich seinen Geist retten will. Aus diesen geht heraus die treue Anhänglichkeit an allen Weltglanz und der Antrieb, stets höher in der Weltgunst und in ihrem Vorteile zu steigen und sich herrschend so viel als möglich über alles in seiner Art zu erheben, wozu ihm sein Freund T. den Weg gebahnt hat. Es versteht sich schon wieder von selbst, dass bei der Aufnahme des Menschen seinem Geiste nach die beiden Freunde A. nicht zurückbleiben können und zur Umkehr und wahren geistigen Veredelung mit aufgenommen werden müssen. Und so schon alles aufgenommen ist, da können auch die beiden letzten S. als allerlei fleischliche Sinnlichkeit, die bei jedem Menschen legionenfach ist und endlich jedermann wohlbekannte weltliche, über dumme Sittlichkeit als Mode, Komplimente und so weiter nicht zurückbleiben. Sehet, das sind die im Hauptwerke angeführten Freunde und Brüder in euch sowie in meinen Knechte, unter dem aber jedermann verstanden wird. Diesen sollet ihr in euch laut verkünden, dass ich nach ihnen meine Hände ausgestreckt habe und ihr Böses gewaschen, die Sünde hinweggetan und sie mit den wahren Interessen eures Geistes in Einklang gebracht habe, auf dass ihr nun, so ihr wollet, ganz ungehindert den treu gezeigten Weg des Lichtes und des Lebens fortwandeln könnet. Wollet ihr aber alles dessen ungeachtet diesen euren alten Freunden treuer bleiben, denn mir, der ich euch ohne euer Zutun diese große Gnade und heiligste Vaterhuld erwies, so steht es euch auch frei. Auch davon wird das Heil der Sonne und des Mondes nicht abhängen, und die Sterne werden ihren Weg nicht verfehlen. Denn das wisst ihr ja, dass von mir aus für den Geist kein Muss besteht. Ich meine aber, da ich für euch schon so viel getan habe, so werdet ihr auch das Wenige tun, nämlich fortan stärker und stärker mit eurer Liebe mir anhangen und eure Brüder nicht im Stiche lassen. Ich hätte euch aber die 10 Freunde eures irdischen Lebens im Fleische wohl schon lange erklären können, wenn das für euch heilsam gewesen wäre. Aber da ich wohl sah, dass diese eure alten Freunde in euch einen starken Lärm geschlagen hätten, so ich sie euch vor der Zeit mehr als bloß nur dem Anfangsbuchstaben nach bekannt gegeben hätte und da nur in der Person des Knechtes, so habe ich solche nähere Bestimmung bisher verzögert. Da ihr sie aber nun habt, So ist es nun an euch, sehr ernstlich darüber nachzudenken und den im Hauptwerke verlangten Auftrag, so viel es nur immer eure Kräfte vermögen, an eben diese 10 Buchstaben auszurichten. Denn solange ihr die nähere Bedeutung dieser Buchstaben nicht kanntet, da tat ich für euch, was ich in der Person des Knechtes vom Knechte selbst und von jedem aus euch verlangte und noch verlange. Da aber nun euch dieses Geheimnis enthüllt ist, so seid ihr selbst verpflichtet, diesen Auftrag an euch zu erfüllen, ansonst ihr nicht völlig geschickt zu meinem Reiche sein könntet. Denn hier heißt es, Hand an den Pflug legen und sich dabei nicht nach rückwärts kehren. Ich habe euch aber auf anderen Wegen stets gezeigt, was im Naturmenschen ist und was er zu tun hat, den Naturmenschen nach und nach in den Geistigen zu verkehren, und so konntet ihr diese gegenwärtige Enthüllung bisher schon entbehren, und ihr seid darum um nicht verkürzt worden und habet den rechten Weg ohne Anstand fortwandeln können, was auch für der Fall sein wird, so ihr das treu beachtet, was zu beachten ich euch treulich zeige. Vor allem aber haltet euch an die Liebe, die wird euch nicht verlassen. Alles kann vergehen, nur die Liebe bleibt ewig. Wo aber diese ist, da ist alles, denn die Liebe erhält alles und ist überall der Grundstein alles Seins. Seid daher nicht kleinmütig, nicht traurig, nicht mürrisch, sondern in allem beherzt, heiter, fröhlichen Mutes und gefälligen Sinnes, Herzens und Geistes. So werdet ihr leichten Weges wandeln und die Pforten des Himmelreiches stets weit geöffnet vor euch haben, wodurch ihr dann ein leichtes Spiel haben werdet, eure vorenthüllten Weltfreunde veredelt in mein Reich einzuführen, was der heißeste Liebeswille dessen ist, der euch hier durch den Knecht diese große Gnade erweist. Amen. Ende dieses Buches.